Die Genossen hier in Rostow haben mit mir über Ihre Arbeit gesprochen, Pelageja Nilowna. Sie haben mir aufgetragen, Ihnen etwas zu übergeben. Ihr Parteibuch. Ich danke euch,